Insgesamt kann man sagen, der Verbraucher wird bei der Nutzung komplett überwacht, ausgeforscht. Das hat technische Hintergründe, das hat aber auch Gründe für Marketingzwecke. Das sagt Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Er hat sich genauer angesehen, was passiert, wenn man sich die neueste Version des Microsoft-Betriebssystems Windows installiert. Denn Windows 10 ist äußerst neugierig. Es sammelt einen Haufen Daten bei den Benutzern ein und übermittelt sie an Microsoft-Server. Doch genau diese Datensammelei, die könnte auch als folgenreicher Bumerang sich dann am Ende erweisen, und zwar für Microsoft selbst. Warum eigentlich, Peter Welchring? In erster Linie, weil die Bürger und Anwender diese umfassende Datensammelei und diese sehr präzise persönliche Profilbildung so nicht mehr mitmachen wollen. Der Widerstand dagegen wächst, er wächst schneller als erwartet, und genau das kann sich eben Microsoft nicht leisten, denn Microsoft tritt ja mit Windows 10 letztlich auch gegen Android an. Und deshalb haben die Entwickler sehr stark auf eine sehr komfortable Bedienung Wert gelegt, die haben großen Wert gelegt auf mehr Sicherheit, und dass die vielen Daten, die Windows 10 erhebt, dabei zum Problem werden könnten, ja, das haben die einfach nicht einkalkuliert. Microsoft muss aber darauf reagieren. Nicht sofort, sie haben noch ein bisschen Zeit dafür, die Stimmung ist noch nicht gekippt, aber das Unbehagen, das ein Betriebssystem alle relevanten Nutzungsdaten an den Systemhersteller schickt, dieses Unbehagen, das wächst. Das ist in Europa natürlich viel, viel ausgeprägter als in den USA, aber auch in den USA wird schon ein wenig kritisch, und auf dieses Unbehagen muss eben Microsoft reagieren, und da schwitzen die Strategen Redmond schon über ihren Hausaufgaben. Tja, da ist es natürlich interessant zu wissen, welche Daten denn Windows 10 genau erhebt, wohin sie übermittelt und wie sie ausgewertet werden. Mit anderen Worten, wie gefährlich ist eigentlich diese Datensammelei von Windows 10 für den Anwender? Und die zweite Frage direkt hinterher, wie gefährlich ist sie für Microsoft? In der Schweiz hat der eidgenössische Datenschutzbeauftragte erste Ermittlungen aufgenommen. Dort will man wissen, ob der Datenhunger von Windows 10 das Recht der Schweizer Bürger auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. In Russland prüft der Generalstaatsanwalt, ob Windows 10 gegen Datenschutzbestimmungen verstößt. Auch in Deutschland hat die Diskussion über Nutzerdaten, die Windows 10 nach Hause telefoniert, bereits begonnen. Und es geht um viele Daten, die da erhoben werden. Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Das geht sehr ins Detail. Welche Dienste werden genutzt? Wie lange werden diese genutzt? Es werden Kontakte gesammelt zu Personen. Es wird gesammelt, wie häufig ich mit Personen in Kontakt stehe. Es wird der Standort gesammelt. Es wird zum Beispiel auch für Zusatzdienste wie den Assistenten Cortana die Aussprache gesammelt. Es wird der Schreibstil analysiert. Es wird geschaut, wie man auf Windows-Geräte tippt. Auch der neue Browser Edge in Windows 10 sendet wie andere Versionen des Internet Explorers den Browserverlauf an Microsoft für eine bestimmte Zusatzfunktion. Microsoft argumentiert, dass diese Daten zum einen notwendig seien, um größtmögliche Sicherheit vor Schadsoftware und Hackerangriffen bieten zu können. Zum anderen wolle man dem Anwender den Umgang mit einem so leistungsstarken und deshalb komplexen Betriebssystem so einfach wie möglich machen. Auch die Datenschützer räumen ein, dass verschiedene betriebliche Daten ausgewertet werden müssen, um Sicherheit und Komfort bieten zu können. Aber sie kritisieren die Vorgehensweise von Microsoft. Das Problem, das wir hier sehen, ist, dass Windows 10 in der Standardeinstellung alle Datenübertragungen vornimmt. Ich muss, wenn ich das nicht wünsche, nachträglich die Datenschutzeinstellungen so wählen, wie sie mir sicher und sinnvoll erscheinen. Die Datenübertragung im Nachhinein wieder abzuschalten, das ist aufwendig, äußerst kompliziert und nicht immer erfolgreich. Deshalb fordern Datenschützer, dass bei der Installation von Windows 10 keine pauschale Zustimmung des Anwenders, die Daten abgreifen zu dürfen, eingeholt wird, sondern der Anwender sollte für jede Datenart seine gesonderte Zustimmung geben. Und sie fordern, dass Microsoft transparent macht, wer alles Zugriff auf diese Daten hat und wie lange sie gespeichert werden. Denn eines beunruhigt die Anwender zunehmend. Wie lange werden die Daten gespeichert? Welche Nachteile kann ich aus einer bestimmten Verwendung haben, wenn Daten 5 Jahre gespeichert werden zum Beispiel? Das sind Fragen, die sich in ähnlicher Weise stellen bei Auskunfteien, bei der Schufa, bei Infoscore. Unternehmen, die Bonitätswerte ermitteln, Scoringwerte über Verbraucher, die Unternehmen über die Bonität informieren, die aber in ähnlicher Weise natürlich auch über die Kaufkraft, Zahlungsbereitschaft informieren können. Deshalb wollen auch einige Wirtschaftsauskunfteien in den USA gern mit Microsoft zusammenarbeiten. Das beunruhigt sogar die ansonsten sehr auskunftsfreudigen US-Bürger. Darauf muss Microsoft reagieren, denn ernsthafte Bedenken der Anwender, Windows 10 zu installieren, kann sich das Unternehmen nicht leisten. Nachdem Microsoft vor Jahren bereits die mobilen Entwicklungen weitgehend verschlafen hat, gilt Windows 10 als der letzte Schuss, der Microsoft noch verbleibt, um weiter bei den ganz Großen im Markt mitspielen zu können. Der unabhängige IT-Analyst Carmi Levy aus London bringt das mit britischem Understatement so auf den Punkt. Die Industrie entfernt sich vom traditionellen PC. Und nur 16% der Windows-Computer laufen unter Windows 8. Deshalb braucht Microsoft Windows 10, um es wieder nach vorn zu schaffen und um die Grundlage für künftiges Wachstum wieder zu sichern.